Erster, das alte Gesetz war wie ein Schatten von dem, was gut ist. Es war nicht das Gute selbst. Die Opfer, die jedes Jahr gebracht wurden, konnten die Menschen nicht perfekt machen. Zweiter, wenn die Opfer die Menschen wirklich sauber gemacht hätten, dann hätten sie nicht mehr geopfert. Denn die Menschen hätten dann keine Schuld mehr gefühlt. Dritter, aber die Opfer haben die Menschen jedes Jahr an ihre Sünden erinnert. Vierter, es ist nicht möglich, dass das Blut von Tieren Sünden wegnimmt. Fünfter, darum sagte Jesus, als er in die Welt kam, Gott, du wolltest keine Opfer. Aber du hast mir einen Körper gegeben. Sechster, Gott hatte keine Freude an Brandopfern und Sündopfern. Siebter, dann sagte Jesus, ich komme, um deinen Willen zu tun, Gott. Das steht in der Bibel über mich. Achter, zuerst sagte Jesus, du wolltest keine Opfer und Gaben. Du hattest keine Freude daran, wie sie nach dem Gesetz gemacht wurden. Neunter, dann sagte Jesus, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hat die alten Opfer weggenommen, um etwas Neues zu machen. Zehnter, weil Jesus Gottes Willen getan hat, sind wir geheiligt. Das bedeutet, wir gehören zu Gott. Das ist passiert, als Jesus seinen Körper ein für allemal geopfert hat. Elfter, jeder Priester steht jeden Tag da und bringt immer wieder die gleichen Opfer. Aber diese Opfer können niemals die Sünden wegnehmen. Zwölfter, aber Jesus hat nur ein Opfer für die Sünden gebracht, für immer. Dann hat er sich auf die rechte Seite von Gott gesetzt. Dreizehnter, jetzt wartet Jesus, bis Gott seine Feinde unter seine Füße legt. Vierzehnter, denn mit einem Opfer hat Jesus die Menschen, die zu Gott gehören, für immer perfekt gemacht. Fünfzehnter, der Heilige Geist sagt uns das auch. Er sagt, 16. Der Herr sagt, das ist der neue Vertrag, den ich mit ihnen machen werde. Ich werde meine Gesetze in ihr Herz schreiben und in ihren Verstand. 17. Und Gott sagt, ich werde nie wieder an ihre Sünden denken. 18. Wenn die Sünden vergeben sind, dann muss man kein Opfer mehr bringen. 19. Brüder und Schwestern, wir können jetzt mutig in das Heiligtum gehen, weil Jesus sein Blut für uns gegeben hat. 20. Jesus hat uns einen neuen Weg gezeigt, der zum Leben führt. Er hat diesen Weg durch den Vorhang geöffnet. Der Vorhang ist sein Körper. 21. Wir haben jetzt einen großen Priester, der über Gottes Haus wacht. 22. Lasst uns mit ehrlichem Herzen zu Gott gehen. Wir sollen ganz fest an ihn glauben. Unsere Herzen sind rein, weil Jesus uns von unserer Schuld befreit hat. Unser Körper ist reingewaschen mit sauberem Wasser. 23. Lasst uns an unserer Hoffnung festhalten und nicht aufgeben. Denn Gott hält, was er verspricht. 24. Lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig ermutigen, Liebe zu zeigen und Gutes zu tun. 25. Wir sollen nicht wegbleiben von unseren Treffen, so wie es manche tun. Sondern wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Das sollen wir umso mehr tun, je näher der Tag kommt, an dem Jesus wiederkommt. 26. Wenn wir absichtlich sündigen, nachdem wir die Wahrheit kennengelernt haben, dann gibt es kein Opfer mehr für unsere Sünden. 27. Dann müssen wir uns vor dem Gericht fürchten. Und wir müssen uns vor dem Feuer fürchten, das alle Feinde Gottes vernichten wird. 28. Wenn jemand das Gesetz von Mose nicht beachtet hat, musste er sterben, wenn zwei oder drei Zeugen das gesehen haben. Er hatte keine Chance, gerettet zu werden. 29. Wie viel schlimmer wird die Strafe für den sein, der Gottes Sohn ablehnt? Der das Blut von Jesus nicht achtet, obwohl er dadurch zu Gott gehört? Der den Heiligen Geist beleidigt, der uns Gottes Liebe zeigt? 30. Wir kennen den, der gesagt hat, ich werde mich rächen. Ich werde es ihnen heimzahlen. Und er hat auch gesagt, der Herr wird sein Volk richten. 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. 32. Denkt an die Zeit zurück, als ihr neu im Glauben wart. Ihr musstet viel Leid ertragen. 33. Manchmal wurdet ihr beschimpft und schlecht behandelt. Manchmal habt ihr anderen geholfen, denen es schlecht ging. 34. Ihr habt den Gefangenen geholfen. Und ihr habt euch gefreut, als man euch eure Sachen weggenommen hat. Denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres habt, das für immer bleibt. 35. Werft eure Hoffnung nicht weg. Denn sie wird euch reich belohnen. 36. Ihr müsst geduldig sein. Dann werdet ihr Gottes Willen tun und bekommen, was er versprochen hat. 37. Denn es dauert nur noch kurze Zeit, dann kommt der, der kommen soll. Er wird nicht lange warten. 38. Der Mensch, der zu Gott gehört, wird durch seinen Glauben leben. Aber wenn er Angst hat und aufgibt, dann freut sich Gott nicht über ihn. 39. Aber wir gehören nicht zu denen, die Angst haben und verloren gehen. Sondern wir gehören zu denen, die glauben und gerettet werden.